Wird Deutschland verschweizern? Hüten müssen wir Deutschen uns dabei in Bezug auf Europa vor einem etwas perversen Sendungsbewusstsein, das sich in seiner Verkrampfung nur aus der deutschen Geschichte erklären lässt. Deutschland hatte im 20. Jahrhundert durch sein Streben nach militärischer Vorherrschaft in Europa den Weltfrieden schwer gestört. Nach zwei Weltkriegen war klar, dass ein gedeihliches Zusammenleben in Europa eine Einbindung der Völker und Staaten in die europäische Integration erforderte. Diesen richtigen Weg geht Deutschland seit 60 Jahren zusammen mit seinen Partnern. Dieser Weg sollte nach hinten unumkehrbar sein. Aber er ist nach vorne offen und zielt nicht unbedingt auf einen bestimmten europäischen Endzustand. Die Deutschen neigen leider dazu, ihre traditionellen Projektionen von Größe und Macht auf europäischer Ebene zwar zu sublimieren, grundsätzlich aber fortzuführen, indem sie die mit dem Reichsgedanken verbundenen Hoffnungen und Erwartungen nunmehr auf Europa projizieren. Die Europäische Währungsunion ist ein Teil dieser Projektion. Diese gewiss etwas gewagte These illustriere ich mit zwei Zitaten. Drei ehemalige und ein amtierender Außenminister der FDP schrieben in einem gemeinsamen Aufsatz, der großenteils nur Zustimmenswertes enthält: In Deutschland nimmt die Bevölkerung ab. Die Gewichte der Nationalstaaten nehmen in der globalisierten Welt ab. Kein Land, auch nicht Deutschland, hat allein das Gewicht, auf zentral wichtige Entscheidungen in Politik und Wirtschaft einzuwirken. Schön und gut. Aber brauchen wir deshalb den Euro? Australien, Kanada, Schweden und die Schweiz haben ihn schließlich auch nicht. Und das ist die Liga, in der das überalterte Deutschland mit seiner niedrigen Geburtenrate künftig demografisch spielen wird. Man beachte die Umkehrung des Arguments. Musste Deutschland früher aufgrund seiner Macht und Größe in Europa aufgehen, so soll jetzt die abnehmende Bevölkerung der Grund dafür sein. Noch um einiges ungehobelter geht Sigmar Gabriel vor. Zunächst setzt er das reine Binnenmarkt-Europa mit möglichst viel Wettbewerb, also die Grundlogik des gemeinsamen Marktes seit 1958, in Gegensatz zur innereuropäischen Solidarität und meint, dann sollten wir das Projekt des Euro gleich aufgeben und mit ihm alle Illusionen über andere politische Gemeinsamkeiten in der EU, wie beispielsweise eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Als politischer Global Player wäre Europa dann erledigt. Wir würden uns verschweizern. Ökonomisch relativ erfolgreich, politisch relativ bedeutungslos. Ich gestehe, ich wäre ganz gern verschweizert. Seit 160 Jahren Frieden und ein BIP pro Kopf, das in Kaufkraftparität gerechnet, um 30% über dem deutschen Niveau liegt. Das würde mir schon gefallen. So wie wohl den meisten Deutschen. Hier scheint bei Sigmar Gabriel eine Arroganz gegenüber dem kleineren Nachbarstaat durch, die ich aus Schweizer Sicht nur schwer erträglich fände. Kurz gesagt, die Welt muss am deutschen Wesen nicht mehr genesen, auch nicht auf dem Umweg über Europa.